Zurzeit führen die Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas in allen Gebieten Südkoreas die Aggressionskriegsübungen gegen die TVRK durch. Die Übung Hogu, die am 31. Oktober begann, ist in eine gefährliche Phase eingetreten. Am 8. November hielten die Hubschrauber der US-Truppen und des Luftoperationskommandos des südkoreanischen Heers und das Überfallsbataillon der 30. Division der südkoreanischen Armee eine Übung für die Eindringung der Spezialtruppen ins tiefe Innenland des Nordens ab. Am 2. November fand in Pohang Bezirk Nordgyeongsang eine Übung für die Landung in den Küstengebieten des Nordens in der Phase der entscheidenden Handlung statt. Dabei wurden tausende Soldaten der Landungstruppen und des mobilen Munitionsbataillons der 1. südkoreanischen Marinedivision, verschiedene Landungsmittel, Luftstreitkräfte und zivile Schiffe sowie Marineinfanteristen und Artillerieabteilungen der US-Truppen eingesetzt. Am 3. November übte sich die 20. motorisierte Infanteriedivision der südkoreanischen Armee in Pozon, Bezirk Gyeonggi, im Verfahren für die Schaffung der Angriffsbedingungen, wobei sie unter Einsatz von Panzern, Panzerwagen und Geschützen gemeinsam mit den Luftstreitkräften scharfe Schüsse abgab. Getrennt von der Übung Hogu begannen die Luftstreitkräfte der USA und Südkoreas am 4. November in der US-Luftwaffenbasis Osan die gemeinsame Luftübung unter dem Motto Unbesiegbares Schild, an der zum ersten Mal in der Geschichte auch die Luftstreitkräfte Großbritanniens teilnehmen. Die Kriegsfanatiker, die sich bis zum 7. November mit dem Übungsplan und dem Gelände vertraut machten, begannen am 8. November mit der richtigen Übung. Verschiedene Kampfflugzeuge, Tankflugzeuge und strategische Transportflugzeuge führten eine tollwütige Übung für den präzisen Angriff gegen die Militäranlagen und den Kommandostab der Feinde durch. Hierbei erregte es große Besorgnis, dass die hochrangigen südkoreanischen Militärs die Orte der Militärübungen gegen die TVRK und die Truppen der südkoreanischen Armee inspizieren und dabei Kriegshetze treiben. Der Chef des Gesamthauptstabs Südkoreas erschien am 7. November im Hauptquartier des 3. Feldheers und redete dabei von der Provokation des Nordens und der entschiedenen Bestrafung. Danach besichtigte er verschiedene Orte wie den Militärübungsplatz am Fluss Namhan und das Luftoperationskommando des südkoreanischen Heers und betonte dabei, dass man die Fähigkeit und Bereitschaft für die Erfüllung der Operationsaufgaben im Notfall verbessern und die Fähigkeit zur Durchführung der Luftoperationen um ein Stadium erhöhen solle. Am 9. November inspizierte der Befehlshaber der südkoreanischen Marineinfanterie die Inseln Baekjeong und Gangwa und Gimpo vom Bezirk Gyeonggi und überprüfte dabei die Angriffsbereitschaft. So zeigen die hochrangigen Militärs Südkoreas ungewöhnliche Bewegungen.